Matthias Russen zum Beispiel. Wird sich an den überhaupt noch jemand erinnern, wenn er nicht die Krankenschwester niedergestochen hätte? Dabei die Landung auf dem Roten Platz damals. Gar nicht mal übel. Das haben alle gejubelt. Obwohl da schon deutlich wurde, der hat's nicht. Der bringt's nicht. Schon das Image von diesem Knaben. Sparkassenangestellter in Friedensmission. Grauenhaft. Und erst die Auswertung seiner Aktion. Nicht mal eine halbe Million vom Stern. Amateurhafter ging's ja wohl nicht. So jedenfalls wird es nicht laufen bei der Scapa Flow. Scapa, Scapa Flow. GmbH. Genau, Herr Direktor, das ist der Firmenname. Scapa Flow GmbH. Scapa Flow nach dem Ort der Aktion von Günter Prien. Oktober 39. Unbemerkt mit dem U-Boot in den vermieteten Fjord und da die Schmuckstücke der britischen Flotte in die Luft gejagt. Und unbemerkt, mein Lieber, und unversehrt wieder raus. Scapa Flow GmbH heute, das ist Aden Action, Design and Promotion. Zum Beispiel der Mauertanz am 9. November hätte eine Aktion von uns sein können. Oder was halten Sie davon als Pilotprojekt? Im Petersdom, Ostersonntagmorgen. In dem Augenblick, wo das Pontifikalamt beginnt, mit dem Magnificat und dem Einzug der Kardinäle auf den Hochaltar kacken, im Blitzlicht glitternd bei laufenden Kameras, Abführen des Kackers in die Verliese des Vatikans. Das wäre eine Performance mit bei Scapa Flow. Scapa, Scapa Flow. GmbH. Der, der die Sache ausführt, der Frontman, ist von uns ausgesucht, trainiert, durchgeschickt, mit Live-Stories versehen, gestylt. Im Pilotprojekt Petersdom Hochaltar Punktschiss der Kacker, Mischung aus Priester und Popstar, Motiv, Protest gegen die antigebuchten Kontrollpolitik des Vatikans, Outfit, daher Bäffchen, Lackhaare, Diamantknopf im Ohr, T-Shirt, Brot für die Welt und in der Hand als Luftballon ein Pariser, Aufschrift Stop AIDS und das Firmensignal der Scapa Flow. Scapa, Scapa Flow. GmbH. So, und die ganze Story, die Auswertung, Abdruck, Film und Nebenrecht des Souvenirs, Interviews mit dem Frontman und so weiter, exklusiv und nur gemeinsam, zum Beispiel an CBS und Japan Times. Auf gar keinen Fall diese kleindeutsche Lösung, ARD Sterne oder ZDF gewesen. Möglich vielleicht sogar von Anfang an schon in der Planungsphase, das Projekt gemeinsam erarbeitet von der TV-Company und dem Printmedium. So, und hier die Checkliste aller Connections der Scapa Flow. Scapa, Scapa Flow. GmbH. Sponsoren. Sie fragen nach Sponsoren. Plenty, plenty, die Hülle, die Fülle. Im Pilotprojekt Petersdom Hochaltar Punktschiss. Von der Kondomindustrie über Kosmetik, Hightech bis zu den akademischen Schwulen. Die Frontmen, null Problem. Da gibt's Tausende, die würden sich bloß, um für kurze Zeit Promi zu sein, zum Beispiel bei Betten das, die Klöten abklemmen lassen. Die würden noch sehr viel mehr tun, um Frontman zu werden bei der Scapa Flow. Scapa, Scapa Flow. GmbH. Also, wie ist der Direktor? Ordentlicher Kredit ist da doch wohl drin. Wenn ich bei Ihrer Bank, so doch bei jeder anderen für die Scapa Flow. Skapa kapa flow. GmbH. Skapa flow. Skapa flow. GmbH. Skapa flow. Skapa kapa flow. GmbH.